Ich tu dir gut, haben sie gesagt, und sie kennen mich. Ich dachte uns kann niemand was, doch du veränderst dich. All deinen neuen Freunden bist du egal, sie hängen mit dir rum, solange du bezahlst. Ich kann dich so nicht sehen, ich muss weg von dir, bevor ich den Respekt verliere. Doch du brennst in mir. Ich war nur mit dir, dachte ich würde es immer bleiben. Doch hab mich überdosiert, denn ich musste übertreiben. Jetzt sag ich dir, entgifte mich, entgifte mich, entgifte mich. Entgifte mich, entgifte mich, entgifte mich. Entgifte mich, entgifte mich, entgifte mich. Entgifte mich, entgifte mich, entgifte mich. Ich musste raus, ging kalt in den Entzug. 2 Jahre keine Juice, kein Interview mit Roos. Ich hör von allen Seiten, du hängst nur noch in den Clubs. Jetzt kannst du es dir leisten, teures Puder, teure Luft. Ich hör tagelang Musik von Gruppen, die es schon seit 20 Jahren nicht mehr gibt.